1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dienstagnacht, das ist immer eine Themennacht bei uns. Und heute heißt unser Thema: Ich habe ein Leben zerstört. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ungewollt einen Tod verursacht haben. Beispielsweise durch einen Unfall oder vielleicht ist einem Straßenbahnfahrer ein Mensch vor die Bahn gelaufen. Vielleicht hat eine Krankenschwester aus Versehen ein falsches Medikament gespritzt. Dann würde ich gerne mit Leuten sprechen, die jemanden so geschadet haben, dass dessen Leben im Grunde zerstört ist. Vielleicht auch mit Frauen, die eine Abtreibung haben vornehmen lassen und im Nachhinein ja sehr zwiegespalten sind oder vielleicht sogar sehr unglücklich sind, sich dazu entschieden zu haben. Also, das Thema heißt: Ich habe ein Leben zerstört. Wer das sagt, von sich sagen kann oder muss, der kann, und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, der kann gerne anrufen 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Jochen. Hallo Jochen, 37. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Ich habe ein Leben zerstört. Ja, da habe ich mich zugemeldet. Und zwar hatte ich vor 4 Jahren einen Verkehrsunfall. Ja, mit Todesfolge. Mhm. Beschreib mal den Verkehrsunfall. Na, ich war auf dem Weg zur Arbeit abends. Es war schon dunkel, also es war fast auf den Tag genau vor 4 Jahren. Mhm. Und auf einer Landstraße stand dann leider ein Fußgänger auf der Straße, den ich nicht gesehen habe. Oder den du zu spät gesehen hast? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Du hast ihn gar nicht gesehen? Ich habe den Knall gehört und... Wie kam das, dass du den Fußgänger nicht gesehen hast? Es war schon dunkel. Ja gut, aber du hast Scheinwerfer. Ja, er war komplett dunkel gekleidet. Und keine Straßenbeleuchtung. Und ich vermute mal, dass ich ihn nicht gesehen habe, liegt daran, weil seine Frau an der Seite stand. Mhm. Und die hatte eine helle Jacke an und dass ich in dem Moment da hingeguckt habe, da hingeschaut habe, die gesehen habe. Ach so. Aber es war kein Nebel? Es war kein Nebel. Bist du mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren? Nein, bin ich nicht. Die erlaubten 100. Ich glaube, in dem Gutachten nachher stand sogar nur 80 km/h. Mhm. Und du hast ihn auch nicht in allerletzter Sekunde gesehen? Du hast ihn gar nicht gesehen? Habe ich nicht. Ich habe den Knall gehört und dann war es das. Bist du mit einem PKW oder mit einem LKW gefahren? Mit einem PKW. Mit einem PKW. Ja. Saßt du alleine in deinem Auto? Ich war alleine im Auto, ja. Wie ging es dann weiter? Dann hast du diesen Knall gehört und wusstest ja immer noch nicht, was los war. Genau, ich habe den Knall gehört und dann fehlen mir so gute 10 Sekunden, sage ich mal, bis zu dem Moment, wo ich zum Stehen gekommen bin. Mhm. Und ich habe im Auto gesessen, habe das Lenkrad verkrampft gehalten und habe gesagt, du hast einen Tod gefahren. Da wurde es dir klar? Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ich kann mich, wie gesagt, nicht daran erinnern, irgendetwas gesehen zu haben. War das eine sehr einsame Landstraße? Na, es war kurz vor einem Ortseingang, sage ich mal. Warum ist dieser Mann mitten auf der Straße gegangen oder gestanden? Tja, wenn ich das wüsste. Die haben ihren Abendspaziergang gemacht. Hat die Frau darüber nichts ausgesagt? Nicht, dass ich, also ich, da weiß ich überhaupt nichts drüber. Mhm. Weil du weißt nicht, warum der Mann auf der Straße gestanden hat. Die wollten die Straße überqueren. Ach so. Also das weiß ich. Die wollten von dem angrenzenden Radweg in eine Straße rübergehen, die von der Landstraße abgeht. War das denn eine unübersichtliche Stelle oder hätte er dich, also deine Scheinwerfer, auch schon von Weitem eigentlich sehen müssen? Er hätte mich sehen müssen. Ja. Wenn ich mich richtig entsinne, hat die Frau auch damals zu einem Polizisten gesagt, ich habe ihm noch gesagt, da kommen PKWs. War dieser Mann sofort verstorben? Soweit ich weiß, ja. Hast du ihn gesehen am Unfallort? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zwar in die Richtung geguckt. Ich verdränge das, glaube ich, dass ich ihn gesehen habe. Es gab dann sicher eine Gerichtsverhandlung irgendwann. Nein, gab es glücklicherweise nicht. Warum nicht? Es kam zwar ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft, Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Mhm. Es ist aber nie zu einer Verhandlung gekommen, da mich überhaupt keine Schuld getroffen hat. Das war ganz eindeutig. Das war ganz eindeutig. Mhm. Also formal hatte ich überhaupt keine Schuld getroffen. Dieser Mann hat aus Nachlässigkeit die Straße begangen oder ist auf der Straße gestanden. Ja. Dennoch hast du ein Leben auf dem Gewissen. Also auf dem Gewissen, so will ich nicht ausdrücken. Hast du verursacht, dass ein Mensch gestorben ist. Ja. Und du hast keine Schuld. Wie geht man mit diesem Dilemma innerlich um? Man geht damit innerlich um. Also ich habe bis vor einem Jahr immer geglaubt, ich kann es selber verarbeiten. Meine Frau, oder ja, damals war mein Sohn gerade ein halbes Jahr alt, also die schöne Zeit, die richtig schöne Zeit nur mit Familie, war mit Sicherheit sehr viel Ablenkung für mich. Mhm. Und meine Frau hat aber nach einem guten halben Jahr, die gesagt, du musst was machen. Ah ja. Geh zu einem Psychologen, ja, dies und das. Und ich habe immer gesagt, nein, ich schaffe das, ich komme da so mit klar. Ja. Jochen, ich will mal eben nochmal unterbrechen. Ich habe das gerade unbedacht formuliert. Du hast einen Menschen auf dem Gewissen. Das habe ich so nicht gemeint. Ja. Ne, das möchte ich nochmal klarstellen. In deinem Fall kann man das wirklich so nicht ausdrücken. Also ich will das nur nochmal klar unterstreichen. So habe ich es nicht gemeint. Ja, nein, das ist schon klar. Ja. So, da hast du für dich überlegt, ich brauche eine professionelle Hilfe. Ja, ich sag mal so, meine Frau hat für mich immer überlegt. Wie gesagt, ich habe immer gesagt, nein, ich kann das verarbeiten. Ich habe das verarbeitet. Ich habe mit meinem Pastor gesprochen. Mhm. Der hatte das gleiche Schicksal 20 Jahre vorher schon mal selber erlebt. Mhm. Aufgrund dessen dachte ich, dass er mir da auch weiterhelfen kann. Konnte er nicht? Er hat es so verarbeitet, wie ich es nicht gemacht hätte. Nämlich? Oder auch nicht gemacht habe. Er ist zu der Beerdigung von der Frau gegangen, die er, das war eine Radfahrerin, auch auf einer Landstraße wohl. Mhm. Er ist zu der Beerdigung hingegangen, er hat mit der Familie gesprochen. Das alles hast du nicht gemacht? Das habe ich nicht gemacht. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht gekonnt. Ja. Welchen Weg hast du denn dann eingeschlagen? Bist du zu einem? Nach 3 Jahren durch einen anderen Pastor haben wir uns Informationen gesammelt und bin in eine Traumaklinik gegangen. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Und nach 3 Jahren, das heißt, so lange ist das jetzt noch gar nicht her, dass du das getan hast. Das war letztes Jahr, Jahr im Sommer. Wie geht es dir denn heute? Mir geht es wieder hervorragend. Ich, meine Frau hat damals immer gesagt, du bist nicht mehr so fröhlich, du machst dir so oft Gedanken. Und das ist jetzt seit dem Klinikaufenthalt, ich war 3 Monate dort, ist es wieder besser geworden. Ja. Das ist ja etwas, was dir passiert ist, was jedem von uns, der Auto fährt, passieren kann. Genau. Jedem. Was ich keinem Menschen der Welt, nicht mal meinem ärgsten Feind wünsche. Ja. Es trifft einen überhaupt keine Schuld und dennoch passiert so ein großes Unglück. Genau. Hast du jemals, vielleicht dann sehr viel später oder bis heute, Kontakt mit der Ehefrau aufgenommen? Nein. Das kannst du nicht? Das kann ich nicht, möchte ich nicht. Ich denke, in so einer Situation, es könnte ja auch von deren Seite was kommen. Zumal du ja auch keine Schuld trägst. Also wenn du jetzt der Verschulder gewesen wärst, ist das noch wieder eine andere Sache, dass man vielleicht an die Hinterbliebenen herantreten sollte und sich erklären sollte, entschuldigen sollte. Aber in deinem Fall ist das ja auch alles gar nicht nötig. Genau. Das heißt, du hast 4 Jahre quasi jetzt damit innerlich gekämpft? Ja, 3 Jahre. 3 Jahre, okay. Und hast jetzt so deine Ruhe gefunden? Das kann man so sagen, ja. Das ist schon mal sehr gut. Also ich habe früher ja Gott und der Welt davon erzählt, mehr oder weniger Gespräch so aufgezwungen, dass man zu diesem Thema kommen musste mit dem Unfall. Mhm. Mittlerweile oder nach dieser Traumabehandlung muss ich sagen, ich überlege, mit wem ich drüber rede. Ja. Wenn ich überhaupt noch drüber rede. Ja. Und Gut, dass ich jetzt bei dir angerufen habe, ich habe ja vor 4 Jahren im Krankenhaus gelegen nach dem Unfall, habe abends deine Sendung geguckt und habe überlegt, rufst du an oder nicht. Im Nachhinein könnte ich mich ärgern, dass ich es damals nicht gemacht habe, weil dann hätte ich 3 Jahre nicht mit mir, das Ganze nicht so mit mir rumgeschleppt, wie ich es gemacht habe. Aber du hast es jetzt gemacht und das zählt und das ist wichtig und gut für dich, deine Familie, dein Leben, dein Empfinden. Eine Frage noch, Jochen, konntest du danach relativ schnell wieder Auto fahren? Ich hatte eine gute Werkstatt. Der hat mir einen Schlüssel in der Hand gedrückt und hat gesagt, fahr, sonst schaffst du es lange nicht. Mhm. Und das hat dann auch funktioniert? Es hat auch funktioniert. Dennoch, wenn man einmal so etwas Wahnsinniges erlebt hat, hat man nicht so hintergründig immer die Angst, wenn es irgendwie dunkel ist und man kann es vielleicht alles nicht so ganz überblicken, dass so etwas wieder passieren könnte? Klar, das hat man. Also wo es mir auffällt, sind Straßen, die so ähnlich beschaffen sind mit Bäumen und daneben dann noch der Radweg. Da denke ich manchmal, Mann. Und bin auch mittlerweile nicht mehr. So direkt nach dem Unfall war ich da natürlich sehr angespannt. Ja. Bei Nachtfahrten. Aber mittlerweile geht's. Mittlerweile geht es. Ja. Ich meine, die dunkle Jahreszeit, man kennt es ja leider, die Radfahrer und Fußgänger ohne Licht und dunkel gekleidet. Es ist manchmal nicht einfach, aber es stört mich nicht mehr. In Skandinavien haben die Leute, wenn die abends rausgehen, da es ja sehr lange dunkel ist, über ihren Mänteln meistens so ein ganz orange leuchtende Sicherheitsweste an. Ja. Das ist grandios. Das fällt sofort auf, wenn man drauf zufährt. Aha, davon ist ein Fußgänger. Ja, das finde ich auch. Also es gibt, da ich nun auch LKW-Fahrer bin, das auch. Ja. Ist mir das auf Straße. Also es ist, ich weiß nicht, ob die Leute nicht wissen, was die mit sich da machen. Ja. Dass es halt sehr gefährlich ist, aber. Also, Jochen, ich danke dir für deinen Anruf. Nicht zu danken. Und freue mich sehr, dass es dir wieder gut geht nach diesem heftigen Ereignis vor 4 Jahren. Okay. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Und Dankeschön. Allzeit gute Fahrt. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich habe ein Leben zerstört. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die so, wie Jochen gerade beispielsweise, ungewollt einen Tod verursacht haben. Sei es durch einen Unfall, sei es dadurch, dass euch, wenn ihr denn vielleicht Straßenbahnfahrer seid, dass euch ein Mensch auf die Gleise gesprungen ist. Dann gerne auch mit Leuten, die aufgrund einer Tat jemanden so geschadet haben, dass letztendlich dessen Leben zerstört ist. Vielleicht, weil ihr zu rachsüchtig wart, weil ihr zu unfreundlich wart, weil ihr jemanden psychisch zu sehr unter Druck gesetzt habt. Und dieser Mensch jetzt im Nachhinein eigentlich ja ziemlich am Boden ist. Vielleicht auch mit der einen oder anderen Frau, die eine Abtreibung hat vornehmen lassen und im Nachhinein sehr unglücklich damit ist, weil sie sagt, ich habe ein Leben zerstört. Es war noch kein geborenes Leben, aber es war Leben. Also, wenn ihr auch gerne darüber mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht in die Mail auch eure Telefonnummer reinzuschreiben. Jetzt bin ich verbunden mit dem Christian und Christian ist 18 Jahre. Hallo Christian. Hallo Domian. Christian, warum sagst du, ich habe ein Leben zerstört? Ich habe das Leben von meiner Freundin, von ihrem Ex-Freund, habe ich komplett zerstört. Von dem Ex-Freund deiner Freundin? Ja. Inwiefern und warum? Inwiefern? Meine Freundin war mit ihm 7 Jahre zusammen und er hat sie brutal zusammengeschlagen und auch. Wie alt ist denn deine Freundin? 28. Also. Und auch psychisch komplett kaputt gemacht. Ich habe mich am Anfang mit ihm super verstanden. Nur dann fing er plötzlich an, auf ihr loszugehen. Ja, Moment, du hast dich am Anfang gut mit ihm verstanden. Warst du denn da schon mit ihr zusammen? Nein. Also ihr wart nur so zu dritt bekannt? Richtig. Ah ja. Und später wurde es deine Freundin? Und später wurde es meine Freundin, richtig. Verstehe. Ja, und der kam nur in der besagten Nacht ins Wohnzimmer reingestürmt, fing dann ich möchte die Worte nicht wiederholen, fing er sofort an mit Ausdrücken um sich zu werfen, ging auch sofort auf ihr drauf, brutal und... Und du warst dabei? Und ich war dabei. Warum warst du dabei? Ich war zu Besuch da, über Nacht. Da war aber immer nichts zwischen euch beiden? Nein, nee. da war noch immer nichts zwischen uns. Und dann fing er plötzlich an, mitten in der Nacht rumzuschreien, auf ihr draufzuschlagen und das, und den einzigen Reflex, den ich dann hatte, war dann eben dazwischen zu gehen. Und dann gab es dann eben so eine kleine Rauferei. Zwischen euch Männern? Und zwischen uns, richtig. Und dabei habe ich ihn so dermaßen verletzt und ja, dass er darauf dann nach Jülich musste, zur Intensivstation. Er hatte die Rippen teilweise schon fast gebrochen. Er hat den rechten Arm komplett gebrochen. Er hat eine Platzwunde am Kopf. Und ich möchte nicht wissen, was er noch alles von mir hat. Wann war das? Das war jetzt vor 2 Monaten. Ach, vor 2 Monaten. Und ja. Du bist jetzt erst seit 2 Monaten auch mit der Frau zusammen? Richtig. Du hast ihn übel zugerichtet. Ich habe ihn richtig übel zugerichtet und darauf bin ich bestimmt nicht stolz. Ich hätte dazwischen gehen können, was ich auch gemacht habe. Nur das hätte bestimmt nicht so enden müssen, bestimmt nicht. Du bist das Ganze 2 Monate her. Weißt du Näheres über seine Verletzungen und wie es ihm jetzt geht? Mich rufen sehr gute Freunde an, die es mir ständig sagen, weil ich auch natürlich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich auch gerne wissen möchte, wie es ihm geht. Ja. Die rufen ständig an, die sagten, der ist irgendwie komplett am Abdrehen, der ist psychisch so kaputt. Er hat vorher noch selten Alkohol wohl angefasst. Jetzt ist er den regelmäßig am Trinken. Der isst wohl nichts mehr. Der trinkt morgens seine 3-4 Flaschen. Aber der ist aus dem Krankenhaus wieder raus. Der ist aus dem Krankenhaus. Gott sei Dank auch wieder raus. Das heißt, körperlich ist er mit einem blauen Auge davon gekommen, sage ich mal so. Aber psychisch ist er kaputt. Psychisch ist er wohl richtig kaputt. Hast du Angst vor ihm, dass er dir irgendwie nochmal auflauert und Rache ausüben möchte? Nein, weil ich höre von meinen Freunden, er möchte mich nicht wiedersehen. Ja. Er möchte nicht mit mir telefonisch sprechen. Nichts mehr von den beiden. Und dabei möchte ich mich einfach nur entschuldigen. Es tut mir vom Herzen leid, dass ich das mit ihm gemacht habe. Nur in den Reflex konnte ich nicht anders. Aber er muss vorher ja auch schon gravierende psychische Probleme gehabt haben, wenn er beispielsweise so ausgetickt ist, auch seiner Freundin gegenüber. Meine Freundin hat bis heute noch immer noch Angst vor ihm. Wie oft hat er sie denn in all den Jahren geschlagen? Die genaue Zahl weiß ich nicht. Und also oft? Und zwar oft. Und ich möchte es ehrlich gesagt nicht wissen. Ja. Hatte der immer auch schon ein Alkoholproblem? So viel mir bekannt ist nicht. Er trinkte zwar ab und zu seine 2-3 Bier, wenn er von der Arbeit kam, aber so dermaßen nicht. Ja. Was ich so spontan, Christian, dazu sage, ist natürlich, hast du völlig recht, dass das nicht hätte so eskalieren dürfen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Dass du die Frau geschützt hast, finde ich gut. Das war ja auch richtig, aber du hättest das im Maßen machen müssen und hättest die Polizei anrufen sollen. Jetzt ist ja ziemlich, hängt ja ziemlich durch, sagst du, und ist ziemlich kaputt, psychisch und seelisch. Ja. Ich vermute mal, dass das aber eine Folgeerscheinung von vielen, vielen, vielen Dingen ist, die sich aufgestaut haben. Und vielleicht war dieses jetzt noch der letzte Kick so dahin, sodass du da nicht alleine eine Schuld trägst. Ja. Glaube ich so von der Ferne, wie du mir jetzt diese Geschichte erzählt hast. Ich finde auch gut, dass du da Reue zeigst, obwohl dieser Mann deine Freundin so oft, dass man gar nicht drüber sprechen möchte, geschlagen hat, dass du dennoch sagst, das tut mir leid, dass ich den so zugerichtet habe. Das respektiere ich, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja, ich hatte das erst, wie ich ihn dann kennengelernt habe über Freunde, dass er wohl brutal ist, dass er wohl ein Schläger ist, ein Frauenschläger, das habe ich nicht geglaubt, vom Äußerlichen her und von dem Verhalten von ihm nicht. Das habe ich nicht geglaubt. Der hat sich dir gegenüber immer korrekt verhalten? Ja. Nix, da war nix. So, meine Freundin jetzt, die hat wegen ihm, hat sie die ganzen Vorderzähne, die hat sie raus. Wie schlimm, wie schlimm. Die hat... Wie schlimm. Die hat... die hat vorne keine Zähne mehr. Die hat am Kinn hat sie eine riesengroße Narbe. Mhm. Und das hat mir keiner erzählt. Keiner. Warum hat deine Freundin das 7 Jahre bei dem Kerl ausgehalten? Ich denke auch mal zum größten Teil auch Angst und sie wusste bestimmt auch nicht, wohin. Ist das denn jetzt zwischen euch? Ich könnte mir vorstellen, also erstmal ist ein großer Altersunterschied zwischen dir und deiner Freundin und sie hat schlimme Sachen erlebt. Ist das schon so eine Vertrauensebene oder ist sie sehr vorsichtig und skeptisch dir auch gegenüber? Ich bin froh, dass ich sie habe und sie genauso. Also der Altersunterschied, der ist uns egal. Mhm. Wir lieben uns. Ich habe jetzt für uns jetzt eine Wohnung jetzt besorgt. Mhm. So, wir haben sie komplett eingerichtet. Uns geht super. Ich gehe arbeiten, sie bleibt zu Hause, macht den Haushalt. Nur eben noch dieser blöde Hintergedanke, dass ich den komplett psychisch kaputt gemacht habe. Der geht nicht mal arbeiten, der trinkt. Mhm. Und das Neueste, was ich jetzt gehört habe, jetzt verliert er noch die Wohnung. Das heißt, da machst du dir schon Vorwürfe. Da mache ich mir Vorwürfe. Mhm. Ich weiß einfach echt nicht mehr weiter. Ich sage jetzt mal so, Christian, ohne die Einzelheiten zu kennen, dass es wahrscheinlich auch sich dahin entwickelt hätte, ohne dein Dazutun. Ja. Ich glaube, dass das ein dass du der letzte I-Punkt darauf warst, auf diese Entwicklung. Bist du denn früher auch schon jemand gewesen, der immer wieder mal so die Beherrschung verliert? Nein. Nee, das war jetzt wirklich nur das erste und einzigste Mal? Das war das erste und einzige Mal, wo ich richtig die Beherrschung verloren habe. Und weil du gesehen hast, weil er so brutal auf die Frau losgegangen ist? Richtig. Ja, verstehe. Hattest du die Sorge, dass er dich anzeigt? Die Sorge hatte ich. Das wäre auch von seiner Sicht wäre das auch gerecht. Mhm. Nur es kommt nichts. Mhm. Es kommt echt nichts. Mhm. Weißt du, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um deine Freundin, wenn die so viele Jahre so eine Hölle damit mitgemacht hat. Vielleicht könnte ich dir mal eben noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Vielleicht kann die dir noch ein paar Tipps für deine Freundin geben oder zumindest ein paar Telefonnummern, wenn es schwierig wird, wo sie sich mal hinwenden könnte. Das wäre nämlich ganz lieb. Ja, das mache ich sehr gerne, Christian. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich habe dir so meine Meinung zu dem gesagt, was du mir erzählt hast. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Heide ruft dich zurück. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Okay. Alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Und schon geht es weiter mit dem Berthold. Und Berthold ist 46. Hallo Berthold. Ja, hallo Domi. Hallo Berthold. Also erstmal zu meiner Person. Ich bin 46 Jahre alt. Ja. Sonderschüler und Legionärssohn. Deswegen wirst du auch ein bisschen dich wundern, dass ich da so emotionslos über die Situation sprechen kann. Im Übrigen bin ich manisch-depressiv, also behindert. Ja, okay. So. Fangen wir mal mit der Geschichte an. Also zu unserem Thema, ich habe ein Leben zerstört. Ja, also ich habe vor 23 Jahren eine Beziehung gehabt mit einer Frau, die ich in einem Heim für bedrohte Frauen kennengelernt habe. Als LKW-Fahrer hatte ich dann einen Umzug hin und das war eine alleinerziehende Mutter. Ja, ich wunderte mich gerade, weil sonst haben Männer keinen Zutritt in solche Heime. Ganz simpel und einfach als Spediteur und ja. Umzugsfahrer fährt man auch schon mal einen Umzug in einen Wohnheim, ne? Mhm. Mhm. Okay. Und da lernte ich die dann kennen. Mhm. Also sie ist vor ihrem Mann geflohen wegen Schlägerei auch in allem drum und dran. Na jedenfalls waren wir 3 Monate circa zusammen und in den 3 Monaten gab es also Riesenkämpfe mit der Frau. Sie konnte weder mit dem Kind noch mit Geld noch mit irgendwas umgehen. Und dann habe ich die irgendwann mal vor die Wahl gestellt. Also entweder du kriegst das mal langsam hier auf die Reihe oder aber ich trenne mich von dir. Und wie alt war das Kind damals? So circa 3/4 Jahre. Ach so, so klein noch. Ein richtig kleines Baby noch. Und so, dann hast du sie vor die Wahl gestellt. Also entweder auf die Reihe entweder oder tschüss. Du kriegst das auf die Reihe oder aber ich trenne mich von dir. Und als Antwort darauf kam, ja, wenn du dich von mir trennst, dann bringe ich mich um. Mhm. Ja, eine Woche später war die Frau tot. Oh. Die hat sich dann im Bad, das habe ich dann über Ecken und Kanten, habe ich das dann erfahren, dass sie also Gas angemacht hat und hat sich dann entsprechend ganz gepflegt eine Zigarette angezündet. Ach so, sie hat sich eine Zigarette angezündet und dann ist das explodiert? Ja, die ist mit ihrem Partner in die Luft geflogen, mehr oder minder. Und das Kind? Das Kind war offensichtlich nicht da, weil nachher in den Zeitungen gestanden hat, dass sie also nur, dass da eine alleinerziehende Mutter bei einer Gasexplosion ums Leben gekommen ist. Das heißt, du weißt nicht, was aus dem Kind geworden ist? Weiß ich bis heute nicht. Als sie das getan hat, da hattet ihr euch dann, da hast du gesagt, da war ich schon von ihr weg. Da war ich eine Woche von ihr weg und eine Woche später, circa eine Woche, jetzt lass mich nicht lügen, 23 Jahre her, während dieser Woche zwei später war das Ding durch. Ja, während dieser Woche, der Trennungswoche, hatte sie sich irgendwie versucht, bei dir zu melden, anzurufen, vorbeizukommen oder sowas? Nee, nichts dergleichen. Sie hat das so hingenommen, dass du dich getrennt hast von ihr? Ja, weißt du, du musst dir denken, vor 23 Jahren, da gab's noch nicht Telefon und Handy und. Ich als LKW-Fahrer war immer unterwegs. Also selbst wenn sie hätte versucht, mich zu erreichen, ja, in jungen Jahren, da bist du nicht immer erreichbar, nicht mehr wie heute. Ne? So, heute ist so etwas 24 Stunden erreichbar. Ja, nun ist so etwas, finde ich ja unfassbar schlimm, wenn ein Mensch einem anderen so etwas antut, was diese Frau dir und letztendlich natürlich auch ihrem Kind angetan hat. Hast du am Anfang schwere Schuldgefühle gehabt? Ja, natürlich denkt man, hätte man das irgendwie anders regeln können. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, die Situation damals war einfach so, dass ich schlicht und ergreifend wirklich nichts anderes hätte machen können. Ich habe alles probiert. Ne? Okay, das klingt heute so abgeklärt. Das ist ja auch lange her. Hast du die ersten Wochen oder Monate danach, bist du da sehr in eine Krise geraten? Ja, schon, klar, sicher. Macht man sich dann seine Gedanken, Mensch, hätte das vielleicht anders gehen können, hätte da irgendwas anders gehen können, aber da ging nichts mehr anders. Es war einfach schlicht und ergreifend, war für mich klar, nein, mit dieser Frau kann ich selber, Sonderschüler, 8. Schuljahr, der selber nicht alles so im Griff habe, kann mit dieser Frau keine Zukunft haben. Funktioniert einfach nicht. Domian, ich will dir mal irgendwas sagen. Hast du für eine Suppe bezahlt? Bitte? Hast du schon mal 50 Mark für eine Suppe bezahlt? Nee. Siehst du, und ich habe ihr 50 Mark gegeben, sie möchte gerne einkaufen. Dabei ist rausgekommen, dass ich eine Suppe auf dem Tisch hatte. Ich weiß bis heute nicht, wo das Geld geblieben ist. Berthold, lass mich mal fragen. Die Sendung heißt ja, ich habe ein Leben zerstört. Siehst du das denn wirklich so, dass du das getan hast? Ja, ich war Auslöser dafür, auf jeden Fall. Sie sagte schlicht und ergreifend, sie hat mir das klipp und klar gesagt, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Eine Woche später... Gab es denn einen Moment, als sie das dir angedroht hat, dass du gedacht hast, okay, ich bleib bei der Frau, die macht unter Umständen ernst? Nein. Nein, das war für dich eine klare Entscheidung. Das war für mich völlig klar. Ich habe ins Bad, ich sag mal so zwei Sachen. Ich habe ihr 50 Mark gegeben. Damals gab es noch die D-Mark, die gute alte. So, ich gebe ihr 50 Mark, gehe was einkaufen. Dabei kommt eine Suppe bei raus. Okay, das haben wir gerade schon gehört. So, das habe ich dir gesagt. So, ich gehe ins Bad, suche meine Hose. Ein Riesenberg von Wäsche, inklusive der von dem Baby. Und ich greife mitten in die Babyscheiße, in der Wäsche. So, das sind so Sachen, da kräuseln sich bei mir die Haare. Okay, ich verstehe, dass das absolut... Das geht einfach nicht. Nicht dein Ding war ja. Hast du in den letzten 20 Jahren oft an diese Frau gedacht? Oder ist es wirklich Vergangenheit und Geschichte? Das ist Vergangenheit und Geschichte, nur weil es einem auch wirklich ins Thema passt. Das ist damals so gewesen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde heute, muss ich echt so sagen, ich würde heute nicht anders handeln. Also man kann also über sein Leben entscheidet doch wirklich jeder selber. Definitiv, Alter. Und man sollte sich nie erpressen lassen. Da gebe ich dir völlig recht. Definitiv entscheidet jeder über sein Leben selbst. Definitiv geht es überhaupt nicht, dass jemand einen anderen Menschen mit seinem Tod bedroht, um ihn an sich zu binden. Keinesfalls geht das, gebe ich dir recht. Und diese Frau hatte die Verantwortung zu tragen für ihr Kind. Dieses Kind ist nur ohne Mutter aufgewachsen. Das Kind ist heute erwachsen schon. Die wird wohl so bei 23 Jahren. Ja, wie du gerade sagtest, Also. Ich danke für deinen Anruf, Berthold. Domian, einen kurzen Satz noch. Bitte. Ich sagte ihm anfanglich, ich sei manisch-depressiv. Und ich muss dir ganz kurz mal einen Satz an deine Hörer sagen. Die ach so harmlose Droge Haschisch hat mich dahin gebracht, dass ich heute den Behindertengrad 50% habe. Die harmlose Droge Haschisch möchte ich alle vorwarnen, lasst die Finger davon. Finde ich, müssen wir jetzt nicht vertiefen, finde ich aber einen guten Hinweis, denn diese Droge ist viel zu lange, viel zu sehr verharmlost worden. Sehe ich auch so. Ich habe einen psychischen Schaden davon weggetragen. Ja. Und, das nur noch mal eben als Nachsatz. Und danke für deine Sendung übrigens. Sehr nett. Warte, möchtest du ein Gespräch noch mit meiner Psychologin führen? Nein, muss ich nicht haben. Musst du nicht. Alles klar. Ich danke für deinen Anruf und auch für den Hinweis. Alles Gute. Angenehme Nacht noch. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer für unser heute sehr ernstes Thema. Ich habe ein Leben zerstört. Wer von euch sagt das? Ich habe ein Leben zerstört. Wirklich real ein Leben zerstört, ein menschliches Leben. Vielleicht durch einen Unfall, vielleicht durch eine falsche Behandlung im Krankenhaus. Vielleicht ist jemandem ein Mensch vor die Schienen gelaufen und man ist Straßenbahnfahrer gewesen. Oder vielleicht hat der eine oder andere von euch auch durch gezielte psychische Aktionen ein anderes Leben zerstört. Oder vielleicht sagt auch die eine oder andere Frau, ich habe abgetrieben und ich habe ein Leben zerstört und komme damit nicht klar. 0800 220 50 50, unsere Nummer, die kostenfrei ist natürlich für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen Thomas, und Thomas ist 32. Hallo Thomas. Ja, schönen guten Morgen. Thomas, schönen guten Morgen. Du hast dich zu diesem Thema bei uns gemeldet. Warum? Ja, ich war Betreiber einer Bungee-Shoot-Anlage. Nochmal, du warst Betreiber einer? War Betreiber einer Bungee-Shoot-Anlage. Bungee-Shoot-Anlage, was ist das? Das ist Bungee-Springen. Nee, genau das Gegenteil. Also das ist eine runde Stahlkugel mit zwei Sitzen, die in die Luft geschossen wird an zwei Bungee-Seilen. Also die wird unten gehalten mit einem Magnet. Aha. Technischen Magneten, mit dem elektrischen, und per Knopfdruck schießt die dann eben in die Luft. Also es gibt es in verschiedenen Freizeitparks oder eben auf Volksfesten. Also nochmal, man sitzt in einer Kugel? In dieser Kugel, das ist eine runde Stahlkugel, also die hat ein rundes Stahlgehäuse. Und da sind zwei Sitze montiert, kann man Platz nehmen, und dann wird das über ein Magnet ausgelöst, also wird am Boden gehalten über ein Magnet, und sobald man auslöst, springt die Kugel eben nach oben durch die Bungee-Seile. Auf die Bungee-Seile wird Spannung gezogen und dann schießt es eben ca. 60 bis 75 Meter in Höhe. Und dann fällt es wieder runter? Dann wirbelt es eben, also die kann sich um die eigene Achse auch drehen, also die wirbelt dann eben, und irgendwann fällt sie dann wieder runter und dann wird das Ganze herabgelassen und wird am Magnet wieder fixiert. Achso, die knallt natürlich nicht auf den Boden, sondern durch die Seile federt die sich allmählich ab, die Kugel. Ja, normalerweise ja. Ja. Jetzt erzähl, was passiert ist. Nur bei uns ist das leider eben genau das Gegenteil passiert. Die ist dann eben auf den Boden geknallt, da ein Bungee-Seil gerissen ist. Und dadurch ist keine Spannung mehr auf den Seilen. Aus 60 Meter Höhe? Ja, circa 60 Meter Höhe ist. Und in dieser Kugel saßen zwei Menschen? Zwei Menschen, ja. War das in einem Freizeitpark oder einer Kirmes? Das war auf einer Messe in Fürth. Also wir haben eine mobile Station, wir sind eine Schaustellerfamilie, und betreiben mehrere Fahrgeschäfte und sind mit denen unterwegs, haben das auf einer Hauptmesse gehabt in Fürth. So, jetzt ist diese Kugel runtergeknallt von dieser Höhe. Ja. Und dann, warst du da anwesend? Also ich bin da gibt es ein Kassenhaus. Ja. Und ich war in diesem Kassenhaus, ich habe das gesteuert. Und hab das quasi live mitbekommen. In dem Moment, wo die Kugel runtergestürzt war, war dir klar, man hat ein lautes Peitschen gehört, das Seil ist gerissen und da ist keine Spannung mehr. Das hängt ja zwar noch an einem Seil, das sind ja zwei Seile, aber dadurch eben, dass ein Seil gerissen ist, auf dem anderen keine Spannung mehr drauf, ja. Das ganze System funktioniert dann nicht mehr. Dadurch schlägt die Kugel zwar erst nach oben, aber die schlägt genauso wieder nach unten auf. Sind unten auch Menschen zu Schaden gekommen, die auf dem Boden standen? Das ist der gesperrte Bereich, da kommt keiner hin, außer Mitarbeiter. Da kam Gott sei Dank keiner zu Schaden. Was war mit den Menschen, die in der Kugel saßen? Die sind beide vor Ort, sind immer verstorben. Ist diese Kugel... Ist die ganz zu oder ist das so eine Gitterkugel? Ja, Ja, das ist so eine Gitterkugel, also man kann vorne den Eingang öffnen, der wird dann wieder geschlossen, also die, man kann direkt rausschauen, man kann die Hände rausstrecken. Das heißt, du bist dann auch direkt dahin gelaufen? Nee, ich bin wie betoniert auf meinem Stuhl, also wie wäre ich festgeklebt. Weil dir klar war, jetzt ist ein ganz großes Unglück passiert. Ich kann heute nicht mehr sagen, was ich gedacht habe. Also, aber irgendwann kamen dann wahrscheinlich, weil das andere Leute auch mitbekommen haben, sehr schnell Helfer. Ja, also das für mich war das wie alles Zeitlupe. Ganz schwer zu... Diese Menschen waren wahrscheinlich aus der Höhe sofort tot. Ja, gut, es gab ja Gutachten und so weiter, aber vermutlich, also... Ich kann es nicht 100% sagen, aber so wie es dann vor Gericht geheißen hat, waren die sofort tot. Ja. Wie alt waren die? Es waren Mädel, die waren 19 und es waren, die Junge war 16 oder 17, ich weiß nicht. Es gab eine Gerichtsverhandlung danach. Ja, es wurde natürlich alles geprüft, Kriminalpolizei und TÜV kam. Wem wurde die Schuld dann zugesprochen oder zugewiesen? Ja, das war ganz schwierig. Man konnte nicht wirklich feststellen, warum und weshalb, aber ich habe eben, es wurde dann eben so dargestellt, es ging halt auch viel durch die Medien, wurde da extrem, wie soll ich sagen, wurde nur extra hochgepusht und ja. Na, sag mal, wem wurde offiziell die Schuld zugesprochen? Letztendlich habe ich die Schuld bekommen. Hast du wirklich in deiner Auffassung nach auch die Schuld? Nein, weil ich habe das getan, was ich tun muss. Wir haben alle Regeln befolgt. Was glaubst du denn, warum ist dieses Seil gerissen? Ja, ich denke, es war ein Materialfehler. Wir haben Vorgaben, wann wir die Seile wechseln müssen. Das haben wir gemacht. Und also du oder ihr hattet euch schon vorschriftsmäßig... Verhalten. Die Anlage war TÜV geprüft oder wer immer das erprüft und die Seile waren neu. Wenn wir einen neuen Standort haben, wenn wir neu aufbauen, kommt zu uns ja der TÜV, prüft die Anlage, macht eine Testfahrt, prüft jedes Seil, prüft den Magnet, prüft. Alles in Ordnung gewesen. Er prüft alles und es war in Ordnung. Aber wie kommt es denn dann? Ich muss noch mal fragen, das habe ich gerade am Anfang nicht ganz verstanden. Bist du der Besitzer gewesen von dieser Anlage? War der Besitzer. Du warst Besitzer. Aber wie kommt das Gericht denn dann zu dem Spruch, dass du schuld bist? Naja, weil mir vorgeworfen wurde, dass ich mit dem TÜV-Prüfer keine Abnahme gemacht habe. Man kennt sich eben jahrelang, also man trifft sich immer wieder mal. Ne? Stimmt das, dass ihr keine Abnahme gemacht habt? Wir haben Abnahme gemacht. Ja, das ist ja. Aber das Gericht sagt, ihr habt keine Abnahme gemacht. Richtig, ja. Wie kann das sein? Konntest du es nicht beweisen oder konntet ihr nicht beweisen, dass es eine Abnahme gab? Ja, beweisen kann man es dadurch, wir haben ja ein Technikbuch, da wird jede Abnahme schriftlich geführt. Aber gut, das, wie gesagt, also man kann von dem Staatsanwalt bzw. von dem Gericht die Auffassung war, dass es eben einfach so einfach schriftlich nur abgenommen wurde, aber gar keine sichtliche Prüfung. Ach so, aber das stimmt nicht. Das stimmt. Und kannst du und der Mann vom TÜV nicht beweisen, dass wirklich eine Abnahme gemacht wurde? Nein, das kann man nicht. Das Gericht sagt, da ist einfach unterschrieben worden, aber es ist gar nicht real richtig alles geprüft worden. Richtig, ja. Und du sagst dir definitiv, das stimmt nicht. Die haben mich zu Unrecht als Schuldigen dargestellt. Richtig, ja. Wie lange ist das her, Thomas? Das ist jetzt circa ein Jahr. Die Anlage hatten wir 2 Jahre, das Unglück war schon im Jahr. Hast du die Anlage dann aufgeben müssen? Ich habe die Anlage selber aufgegeben, ja. Was machst du jetzt seit einem Jahr? Ja, wir haben noch mehrere Fahrgeschäfte. Ich betreibe immer noch Fahrgeschäfte. Allerdings anderer Art. Nicht so gefährliche? Gefährlich dürften sie eigentlich nicht sein. Einfach, wo die Technik nicht so extrem kompliziert ist. Wie? Wird halt von Jahr zu Jahr, die Leute wollen immer extremere Fahrten, ja, das findet einfach kein Ende und. Wie geht es dir denn heute nach einem Jahr, nach diesem furchtbaren Unglück? Also, wenn ich morgens aufstehe, habe ich das Bild vor dem Kopf. Wenn ich abends schlafen gehe, habe ich das Bild vor dem Kopf. Es ist, man kann das nicht beschreiben. Das ist, ich wünsche mir manchmal, ich wäre selber in der Kugel drin gewesen. Mhm. Obwohl, ich sage das nochmal oder frage es nochmal, du sagst, ich, Thomas, habe real keine Schuld daran. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. So sehe ich es. So siehst du es. So ist es auch. So ist es, ja. Mhm. Ich werfe mir vor, dass ich dieses Fahrgeschäft gilt in unseren Kreisen als etwas, vielleicht mit diesem, es gab im Ausland schon viele Unglücke mit diesem Fahrgeschäft. Ach so, dass du das überhaupt angefangen hast mit dem Fahrgeschäft. Mit diesem Fahrgeschäft. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, vor 2 Jahren ist schon mal was passiert. Das Bauart und verstehe. Das Gericht hat dich sozusagen schuldig gesprochen. Was resultierte dann weiter daraus? Gab es eine Strafe? Ja, also ich wurde halt zu einer Bewährungsstrafe, eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Bist du konfrontiert worden mit den Angehörigen der Opfer? Ja, vor Gericht. Wie war das? Schrecklich. Haben die sich in irgendeiner Weise geäußert oder haben die nur geguckt? Die haben sich nicht geäußert. Wie gesagt, die waren ja nicht dabei. Die konnten. Gut, es kamen irgendwelche Rufe von hinten, aber direkt vor dem Richter haben sie sich nicht geäußert. Würdest du von dir sagen, dass du jetzt ein gebrochener Mann bist? Ja. Mhm. Das heißt, du hast eine Schuldzuweisung von einem Gericht bekommen, die du als nicht gerechtfertigt siehst. Richtig. Und hast zudem aber dennoch die Vorwürfe, warum habe ich überhaupt dieses merkwürdige Gerät angeschafft, wo man schon wusste, dass das ein gefährliches Ding ist. Ja, wie gesagt, gefährlich möchte ich jetzt nicht direkt sagen, aber man hat gehört, da ist schon was passiert damit. Mhm. Und gilt es eigentlich schon vielleicht als unsicher. Meine, hast du eine Frau oder eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Sprichst du mit der viel darüber? Also in der Familie wird darüber eigentlich gar nicht gesprochen. Ihr seid eine Schaustellerfamilie? Richtig, ja. Wir sind ein großer Familienbetrieb. Hm. Diesen Betrieb gibt es seit Generationen. Das heißt, du hast überhaupt eigentlich gar niemanden, mit dem du eingehend darüber sprechen kannst? Ich war mal bei psychologische Behandlung, aber ich weiß nicht. Ich konnte mit diesen Menschen einfach nicht. Hm. Ja, dann geht das auch nicht. Aber ich finde, Thomas, dass du das absolut dringend brauchst. Nach so einem unglaublichen Vorfall, das schafft kein Mensch alleine, damit zurechtzukommen und das zu verarbeiten. Das Schlimmste ist halt jeden Tag meine Fahrgeschäfte morgens, mittags aufzumachen, in Betrieb zu nehmen, ja. Mhm. Das ist, ich kann irgendwie diesen Job, diese Arbeit, dieses Leben, das macht mich jeden Tag, wenn ich in der Kasse sitze, das macht mich krank. Das. Ich verstehe. Deswegen brauchst du ganz dringend psychologisch-psychiatrische Hilfe, Thomas. Ist das überhaupt möglich? Ich stelle mir Schaustellerfamilien immer so vor, dass die von einer Stadt zur anderen reisen. Ja, im Winter haben wir es ein bisschen ruhiger, aber normalerweise ja. Ja. So, das möchte ich gerne, dass meine Psychologin das mit dir weiter bespricht jetzt und dich berät, was du tun könntest. Ich von meiner Seite aus, von meiner Laienseite aus, sage dir, du musst dir Hilfe suchen. Du musst dir Hilfe suchen. Das ist eine so unglaubliche Gewissensbelastung, die du da mit dir herumträgst. Darüber wirst du krank. Richtig. Und ich habe Sorge, dass du dir vielleicht sogar irgendetwas antun könntest. Ja, ab und zu kommen solche Gedanken. Das habe ich herausgehört, wie du gerade gesprochen hast. Ich finde, es muss dringend was passieren. Was du machen könntest, auch in deiner Situation, das sagt jetzt meine Psychologin dir, die Heide. Sie wird dich anrufen, du legst auf und sie wird dich anrufen. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der nächsten 10, 15 Minuten. Okay? Okay. Ich danke dir für dein Vertrauen, Thomas, dass du hier gesprochen hast. Und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Hier ist Patrick. Patrick ist 18. Morgen, Patrick. Hallo. Hallo Patrick. Ja, das Thema heißt? Ich habe ein Leben zerstört. So ist es. Ist das bei dir so? Also bei mir ist das so, ich habe eine Freundin gehabt vor 4 Monaten und 3 Wochen und habe die mit ihrer besten Freundin betrogen. Und wir wollten ihr das eigentlich schon beibringen, aber das konnten wir dann leider nicht mehr, weil die früher vom Praktikum kam und uns in Flagranti erwischt hat. So. Du warst mit dieser Freundin erst 4 Monate zusammen, gut 4 Monate. Nein. Wir waren 1 Jahr 6 Monate zusammen. Ach so. Und das ist vor 4 Monaten passiert? Ja, wir sind jetzt seit 4 Monaten und 3 Wochen getrennt. Ah ja. Okay, dann hat die euch erwischt. Ja. Dich und ihre beste Freundin. Ja. Und, wie gesagt, ne, erstmal hat sie nur erstaunt geguckt, sofort Tränen in den Augen und ist ins Badezimmer gelaufen. War das in eurer gemeinsamen Wohnung? Nein, in meiner Wohnung. Sie hat zu der Zeit noch bei, oder wohnt jetzt auch noch bei ihrer Mutter. Ja. Mit der hat sie nicht gerade so das beste Verhältnis. Also sie hatte immer einen Schlüssel von mir, von allem. Sie hat eigentlich sozusagen schon bei mir fast gewohnt, aber ne, wie gesagt, also okay, angemeldet war sie noch bei ihrer Mutter, aber... So, sie kam rein, sie hat euch gesehen und ist mit Tränen in den Augen ins Badezimmer gegangen. Er hat sich da eingeschlossen und ihre beste Freundin ist dann hin und hat gesagt, warte, ich kläre das, ich probiere mit ihr ein bisschen zu reden, weil ich wusste, auch mich, ich brauche da dann sowieso gar nicht hin. Na, ich bin in der Stube gegangen, sie hat dann mit ihr rumdiskutiert, vor der Tür, vor geschlossener Tür, eine halbe Stunde bestimmt, bis meine Ex-Freundin dann die Tür aufgemacht hat. Ja. Ja, und die hatten auch erstmal ein paar Tage gar keinen Kontakt, dann ging es wieder so ein bisschen, aber was ich dann hören musste und selber auch schon gesehen habe, war, also auf beiden Seiten die Unterarme, das gleicht wie ein Schlachtfeld, würde ich jetzt mal sagen, ne? Die sind wirklich aufgeritzt ohne Ende. Das heißt, deine Freundin hat sich die Unterarme nach diesem Vorfall aufgeritzt? Und so extrem, dass sie 2-mal schon im Krankenhaus war deswegen. War das jetzt ein Selbsttötungsversuch, oder? Ja, nicht nur einer, mehrere. Mehrere. Also sie hat sich wirklich versucht, die Pulsadern aufzuschneiden. Auch. Und oben, bei den Unterarmen auf der anderen Seite von den Pulsadern, war sie so tief, dass das so weit auseinandergegangen ist, dass man gedacht hat, da fehlt ein Stück Fleisch. Und da musste sie halt einmal deswegen mit dem Krankenhaus und wegen der Pulsadern-Geschichte, weil sie da auch relativ tief war. Wie alt ist deine Freundin eigentlich? Sie ist 17. 17. So, jetzt sind 4 Monate seit diesem Fremdgehen vergangen. Wie seid ihr denn noch zusammen im Moment? Nee, ich bin jetzt mit ihrer besten Freundin. Also jetzt ist es offiziell, dass wir zusammen sind. Ach so. Und wie geht es deiner Ex-Freundin? Ja, beschissen, ne? Nicht gut, überhaupt nicht. Also sowieso mit den Eltern nicht wirklich guten Kontakt und so weiter. Und sie hat eigentlich nur meine jetzige Freundin wirklich gehabt, so zum Reden, aber jetzt natürlich, dass sie ihr auch nicht mehr vertraut, ne? Ja, das ist klar. Das ist natürlich die beste Freundin, da hat ihr Renommee auch verloren. Nur heißt ja die Sendung, wie du auch gerade gesagt hast, ich habe ein Leben zerstört. Gehst du so weit, dass du sagst, ich habe das Leben meiner jetzt 17-jährigen Ex-Freundin zunächst mal wirklich richtig zerstört? Ja, weil, hätten wir ihr das schon beigebracht und hätten nicht, ne? Weil wir hätten ja mit jeder Sekunde darauf gefasst sein müssen, normalerweise, dass irgendwer, dass sie kommt. Ob sie jetzt, was weiß ich, ob sie da Kopfschmerzen oder irgendwelche Schmerzen hat. Ja, natürlich. Ist es denn so, dass du dir Sorgen machst, dass sie sich vielleicht nochmal und dann wirklich das Leben nimmt? Ja, auf jeden Fall. Stehst du da nicht dann auch irre unter Druck? Ja, aber ich komme halt nicht wirklich an sie ran. Ne? Es gibt keinen Kontakt im Moment? Wenig. Hin und wieder mal, aber dann geht's wirklich nur Hallo und Tschüss und mehr nicht. Ne? Das ist natürlich auch für sie ein absoluter Schlag ins Gesicht. Sie hat jetzt ihren Freund verloren und sie hat ihre beste Freundin verloren. Das ist ja der GAU, der Super-GAU schlechthin. Ja. Zweimal ist sie absolut enttäuscht worden und von den ihr liebsten Menschen verletzt worden. Ja. ja, eigentlich waren wir wirklich die beiden, die ihr halt im Leben waren. Mhm. So, und es war halt so, dass meine jetzige Freundin viel damals gehockt hat, das war fast schon eine Dreierbeziehung, ne? Mhm. Weil immer ihre beste Freundin dabei war. Mhm. Und ja, so hat sich dann halt was entwickelt, weil sie auch da war, wenn meine Freundin nicht da war, ne? Also wie lange hast du denn schon gespürt? Ich empfinde dafür die damalige beste Freundin, deine jetzige Freundin, empfinde ich mehr als nur eine Freundschaft. Das ging circa 2 Monate. Ach so, ging so lange? Ging das so los. Ah ja. Bevor sie uns erwischt hat. Ist denn deine jetzige Ex-Freundin, die sich die Arme aufgeschnitten hat, so oft schon, ist die denn so ganz gut eingebettet? Hat die Eltern, hat die sonst irgendwie noch... Die hat ja eigentlich niemanden mehr wirklich zum Reden, ne? Mit ihren die Eltern sind getrennt, sie wohnt bei der Mutter, aber wie gesagt, mit ihrer Mutter hat sie sich auch nicht mehr wirklich viel zu sagen. Das war ja vorher auch schon so. Mhm. Die Mutter interessiert sich nicht, was... Auch jetzt nicht. Ich dachte jetzt, das ist vielleicht jetzt irgendwie in der ernsten Situation... Nee, auch nicht. Ist das egal. Jetzt sind die Sachen so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Dir bleibt ja gar nichts übrig. Du kannst ja nichts machen. Nee, ich kann ja nicht. Du kannst nichts machen. Jetzt kann man nur hoffen, dass sie, deine Ex-Freundin, sich irgendwie wieder berappelt und das so wegsteckt als wirklich sehr, sehr üble Erfahrung, die man halt macht. Mhm. Und dass da bloß nichts Schlimmes raus resultiert. Wir hatten ja gerade schon den Fall von Berthold, der erzählt hat, dass die Frau damals das angedroht hat und sich dann wirklich das Leben genommen hat. Mhm. Ich finde das ausgesprochen schlimm, wenn Menschen das tun. Und man darf sich auch nie unter Druck setzen lassen und letztendlich darf man sich davon auch nicht beeindrucken lassen. Nein, es ist ja richtig, weil meine jetzige Freundin hat dann halt gesagt, ja gut, dann lass uns das wenden, einfach so, weil, ne, komm, red mit ihr, fang wieder, aber ich hatte keine Lust auf diese Lügerei. Nein, ja. du kannst ja auch nicht aus Mitleid mit einer Person zusammen sein. Das geht ja nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich mache das nicht. Ja. Und nachher ist sie dann wieder so und dann hat sie gesagt, er hat mich nochmal verarscht. Ja, ja, ich verstehe. Nee. Also der Fehler, den ihr gemacht habt, ist natürlich, dass das so gelaufen ist, dass ihr es ermöglicht habt, dass sie euch entdecken kann, dass ihr nicht klar Tisch irgendwann gemacht habt und gesagt, pass auf, es ist vorbei und ich trenne mich. Jetzt kannst du nichts weiter mehr machen und man kann einfach nur gemeinsam hoffen, dass sie sich wirklich wieder auf die Beine findet und dass es bergauf wieder mit ihr geht. Mehr ist nicht zu tun. Und dass eben nicht ihr Leben wirklich zerstört ist, sondern nur jetzt mal für eine gewisse Zeit, dass sie ziemlich fertig ist, aber dass sie sich wieder erholt. Patrick, hoffen wir das gemeinsam. Jo. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Alex. Alex ist 21. Hallo Alex. Hallo Domian. Du hast auch ein Leben zerstört. Ja, ich würde es als Existenz bezeichnen. Ja, erzähl mal. Also berufliche Existenz. Ja. Und zwar habe ich da auch privaten Freund. Also ich musste ihn praktisch verpfeifen. Er hat betrogen im Beruf. Und du hast mit ihm zusammengearbeitet? Richtig, genau. In welcher Branche? Telekommunikationsunternehmen. Und um welchen Betrag geht es da? Betrag kann man nicht so beziffern. Also es gibt dort eine Auszahlung 100%, 150%. Mhm. Und er war immer so derjenige, der aus den anderen herausgestochen hat. Mhm. Und da ist es dann seit März aufgefallen, dass dort fiktive Rufnummern, Kundennummern eingegeben wurden. Achso, also wie viel Gewinn er eingesteckt hat, kannst du eigentlich gar nicht so sagen. Bitte nochmal? Wie viel Gewinn er illegal eingesteckt hat, kannst du gar nicht sagen. Kann ich nicht beziffern, nein, das nicht. Nein. Wer ist denn da geschädigt worden? Die Firma? Die Firma, ja, natürlich. Und ja. Wahrscheinlich ist das kompliziert jetzt zu erklären, aber vielleicht kannst du es mit ein paar Sätzen noch versuchen. Wie hat er das denn gemacht? Also er hat sich Kundennummern ausgedacht oder Rufnummern ausgedacht, diese in dem Provisionstool eingegeben und dadurch natürlich dann Absätze generiert, sich profiliert. Ne? Und du hast das mitbekommen? Richtig, genau. Bist du ihm auf die Schliche gekommen oder hat er dir es erzählt? Ich bin ihm auf die Schliche gekommen, weil durch Zufall kam dann wirklich jemand rein, der derjenige war, was beauftragt hat. Mhm. Und man sieht dann, dass es schon mal was eingegeben worden ist. Ja. Aber derjenige war noch nie dort gewesen, um was zu beauftragen. Mhm. Hast du ihn denn dann darauf angesprochen? Hast du deinen Freund darauf angesprochen? Natürlich, ich habe ihn mehrmals gewarnt. Die ganze Sache läuft ungefähr seit März. Mhm. Habe ihn mehrmals gewarnt. Er hat es nicht sein gelassen. Mhm. Und die Problematik dabei ist, hätte ich es nicht weitergegeben, wäre es durch einen anderen Zufall aufgefallen, hätte ich auch meinen Job verloren. Warum? Weil ich praktisch ein Vorgesetzter bin oder war. Ach so. Das ist das Problem. Ach so. Ah, verstehe. Wie lange wart ihr gute Freunde? Ungefähr 2,5 Jahre circa, seitdem ich dort arbeite. Ach so, gut, das war also keine richtige private Sandkastenfreundschaft. Das nicht, nein. Also so eine Arbeitsfreundschaft eigentlich. Richtig. Das heißt, du warst dein Vorgesetzter? Richtig, und ja. Und du hast das mitbekommen und selbst nachdem du das mitbekommen hast, hat er das nicht eingestellt? Nein. Warum nicht? Das verstehe ich bis heute nicht. Wie blöd kann man denn sein? Frage ich mich auch. So, dann hast du ihn gewarnt. Richtig. Hast du ihn nochmal gewarnt und hast gesagt, pass auf, wenn das jetzt nicht aufhört, dann melde ich es weiter nach oben? Richtig, genau. Also ich habe ihn bestimmt 4-5 Mal gewarnt und es hörte nicht auf. Was ist dann geschehen? Dann ist die ganze Sache an höhere Stelle gegangen. Mhm. Ja, dann wurde alles überprüft. Dann wurden die Personen angerufen, die angebliche Verträge abgeschlossen haben. Mhm. Die wussten natürlich von nichts. Mhm. Und dann kam das Ganze praktisch ans Tageslicht. Und dann hat sich herausgestellt, ja, Fehlerquote ungefähr 70%. Mhm. Ja, und das ist dann ungefähr, praktisch jeder Dritte hat dann überhaupt irgendwas bei ihm abgeschlossen. Ne? Aber geht die Firma denn jetzt nicht auch juristisch gegen deinen Freund vor? Und das ist noch nicht ganz klar, weil das ist ziemlich frisch. Weil da ist ja ein Schaden entstanden und diesen Schaden will die Firma sich doch bestimmt zurückholen, oder? Richtig, weil es ist noch nicht ganz klar, in welchem Zeitraum das passiert ist, ne? Ah ja. Wie lange das passiert ist. Ne? Und vielleicht auch noch nicht der Umfang wirklich. Du kannst ihn ja auch nicht nennen, das Ausmaß. Richtig, genau. Er ist dann wahrscheinlich sofort rausgeflogen, fristlos. Richtig, ganz genau. Wie alt ist er so in deinem Alter, 21? 23 ist er. Und hast du heute Kontakt mit ihm? Ich habe immer noch Kontakt mit ihm, ja. Wie ist das Verhältnis heute? Ich sag mal so, ich überspiele es, ne? Ist er nicht wütend auf dich? Er weiß es nicht, dass ich es war. Ach das so. Ist nämlich das Problem. Ach ne? So. Warum sagst du es denn nicht? Das war feige. Ja, das ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, dann würde er den Kontakt zu mir abbrechen, weil privat ist er ein super guter Mensch. Ne? Ja gut, aber das ist aber jetzt eine verlogene Geschichte. Ja. Ich meine, du hast dich ja schon korrekt verhalten. Da ist was aufgefallen, du hast ihn gewarnt, du hast ihn nochmal gewarnt und nochmal hin und her. Und jetzt hast du nicht die Courage, ihm zu sagen, ich habe das jetzt weitergeleitet. Das finde ich feige. Das ist ja gerade das Problem. Ich habe immer versucht, privat und beruflich zu trennen. Ja gut, aber das kann man ja nicht immer. Ja. Das kann man ja nun wirklich in dem Fall nicht immer. Du hast gerade gesagt, du hast eine Existenz kaputt gemacht. Das heißt, dass der jetzt keine Arbeit hat und keine Kohle. Kann man so sagen, ja. Und Hartz IV bald kriegen wird oder so. Ja. Ja. Alex, also diesen letzten Schritt, das musst du machen, finde ich. Das musst du. Stell dir, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn es da irgendwie zu einem, wenn das juristisch irgendwie belangt wird, dass da eh dein Name auftaucht. Und wie stehst du denn dann da, wenn er das erfährt? Also dann kommt es definitiv raus. So, ne? So. Ja. Ja. Also dann musst du zu dem, was du da gemacht hast, auch stehen. Ja. Und wenn dann ja, die Freund. Ja, wenn dann diese Freundschaft, dann ist es halt. Ich meine, er hat dich ja auch sehr ausgenutzt, indem er sich in feuchten Kehricht darum gekümmert hat, dass du ihn gewarnt hast. Ich meine, du musstest es ja hinterher verantworten. Er hat ja die Freundschaft ausgenutzt. Kann man auch so sehen. Ja, ja. Definitiv. Ja. Alex, ich muss Schluss machen. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich wünsche alles Gute. Mhm. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. In der Technik, ihr Lieben, heute Nacht Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr ein Festival mit einer freien und offenen Themenrunde. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis dahin.